im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Marie und Marie ist 49. Hallo Marie. Ja, schönen guten Morgen, ja. Abend, wie auch immer. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Also ich habe drei Geschichten in meinem Leben, die mich bis heute eben verfolgen. Das heißt, ich bin von meinem Vater, ich glaube vom 3. bis zum 13. Lebensjahr sexuell missbraucht worden. Mhm. Und mein Vater hatte eine körperliche Behinderung. Und ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich. Und als meine Mutter hatte meinen Bruder noch gestillt und dann hat mein Vater meine Mutter vergewaltigt und durch diese Vergewaltigung bin ich dann eben gezeugt worden. Hatte also auch lange Probleme mit meiner Mutter gehabt, dass ich also immer gefragt habe, irgendwas ist zwischen uns, dass wir nicht so einen guten Kontakt haben. Und dann hat sie mir das eben gesagt, da war ich so Anfang 20, glaube ich, dass ich eben durch diese Vergewaltigung entstanden bin. Also das ist ja schon mal ein etwas ganz Schwergewichtiges, wenn man erfährt, dass man durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Dann hast du auch noch dieses Martyrium durchgemacht, das vom 3. bis zum 13. sagtest du, Lebensjahr von deinem Vater sexuell missbraucht wurdest. Wie hat er das gemacht? Wie ist das abgelaufen? Im Bett und eben auch in der Badewanne. Also eigentlich überwiegend in der Badewanne. Wie oft kam das vor? Immer wenn meine Mutter arbeiten war. Das heißt, so oft, dass du es gar nicht rekonstruieren kannst in all den Fällen. Für mich war das auch normal. Ich wusste das ja überhaupt gar nicht, dass das ein Missbrauch ist. Ich habe gedacht, das ist normal, wie man sich eben... Ich habe auch nie mit jemandem darüber gesprochen, weil es für mich eben so normal war. Ja. Und als ich dann irgendwie Anfang 20 war, ist mir das dann klar geworden, dass es eben nicht normal ist. Mhm. Dieser Missbrauch, du warst 3 Jahre, als es angefangen hat, als du dann... Ja, ich denke, also da bin ich angefangen zu denken. Ach so, verstehe. Ist es dann hinterher auch zu Vergewaltigungen gekommen durch deinen Vater? Nein, es war immer das gleiche Spiel. Ja, du hast gerade gesagt... Er hat mich dann gerufen und dann bin ich gekommen. Und dann hat er sich an dich... Ich habe auch meinen... Genau, und meine dritte Geschichte ist eben... Lass mich noch eine Sache fragen. Kurz, ja. Marie, du hattest gesagt, dass der Vater eine Behinderung hatte. Was war das? Er saß im Rollstuhl. Aha. Und das ist für ihn natürlich als Mann, ein Kind zu bekommen, ist Zufall. Aber dann eben noch ein Kind zu bekommen, ist nun mal früher in den 60er Jahren so gewesen, dass er dann eben potent war. Dann fühlte er sich eben männlich. Du sagst, dass das immer passiert ist, wenn deine Mutter nicht da war. Genau. Glaubst du im Nachhinein dennoch, dass sie irgendetwas gewittert und geahnt hat? Also sie hat sich nur immer gewundert, wenn sie von der Arbeit kam, dass ich mit meinem Vater dann eben nackt im Bett lag. Aber sie hat sich da nichts bei gedacht. Aber das ist also ja meine eigentlich Mutter schon... leidet auch sehr darunter, dass als ich ihr das da irgendwann mit 30 oder so erzählte. Oder hältst du es für möglich, da sie dich ja in einer gewissen Form auch abgelehnt hat, dass sie das irgendwie stillschweigend hingenommen hat? Also das ist das, was meine Mutter eben nicht bestätigt. Mein Vater hat mich eben so geliebt, wie er meine Mutter hätte lieben müssen. Und deswegen hatten wir wohl auch die Probleme, dass sie immer eifersüchtig auf mich war. Weil ich eine andere Körperlichkeit hatte mit meinem Vater oder eben auch eine andere Zuneigung. Wie kam das, dass es dann mit 13 Jahren aufgehört hat? wir sind umgezogen und dann wurde das Haus renoviert und da waren eben auch Handwerker im Haus und dann bin ich schon mal ins Bad und habe gesagt, Mensch, wann kommst du? Und dann guckten die alle ganz merkwürdig und dann war für mich das dann vorbei. Dann bin ich noch einmal mit ihm in die Wanne gegangen und dann danach war es dann auch vorbei. Dann habe ich es aber nicht mehr gemacht, weil ich da merkte, irgendwie ist das komisch. Da habe ich gesagt, oh nee, ich glaube, jetzt geht man nicht mehr mit dem Vater in die Badewanne. Kam dein Vater denn alleine trotz seiner Behinderung in die Wanne? Ja, das konnte er. War das eine Kinderlähmung oder was hatte er? Ja, genau. Also von Geburt an? Nee, mit 2. Ja, ja. So, jetzt wolltest du gerade etwas sagen, es gibt noch was Drittes. Genau, und ich weiß nicht, ob das alles mit zusammenfließt. Meine Mutter sagt, ich hätte eben auch Sauerstoffmangel gehabt in der während der Geburt und da hatte ich eben Konzentrationsschwierigkeiten und irgendwie auch keine Lust auf zur Schule zu gehen und war auch sehr still und dann hat meine Mutter mich zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychologen geschickt und dann musste ich da eben so einen Intelligenztest machen und da hat der Psychologe immer im Beisein gesagt, ich bin eben so dämlich oder mein IQ wäre so gering, dass ich gerade mal nur als Toilettenfrau arbeiten könnte. Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war irgendwie 8. Ich glaube, ich war noch in der Grundschule auf jeden Fall. Das hat der Mann, 7, 8 Jahre. Das hat der Mann in deinem Beisein gesagt. Ja, ich habe immer gedacht, meine Mutter hätte mir das gesagt, aber meine Mutter hat gesagt, dass das in ihrem Beisein, als wir beim Psychologen waren und da hat meine Mutter mich natürlich dann auch im Haushalt angelernt. Dann. Und deine Mutter hat das so geglaubt und hat gedacht, na, das klar. Mädchen ist nicht so ganz helle und entsprechend kann man nicht viel mit ihr anfangen. Genau, also jetzt bin ich dann im Haushalt. Jetzt bist du 49 Jahre alt, du hast heftige Sachen erlebt. Inwieweit ist es dir gelungen, mit dieser schweren Vergangenheit in gewisser Weise zurechtzukommen? Ich habe so viel schon versucht, das zu verändern. Also ich habe selbst meinen Vornamen geändert. Ich bin dann zu einer Behörde, zu der Namensänderungsstelle gegangen. Das war vor 5 Jahren, weil ich habe alle 5 Jahre rutsche ich immer in die Depression oder in so ein tiefes Loch, wo ist das richtig, dass du den Vornamen verändert hast, damit dich niemand mehr so anspricht, wie dein Vater dich angesprochen genau. hat? Genau, so habe ich dann auch ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, dass eben dieser Name mich eben an meine Kindheit erinnert. Und so, und dann habe ich geheiratet vor 5 Jahren, also habe ich dann eine komplett neue Identität gehabt. Und dennoch passieren diese Intervalle. Genau. Und ich habe gedacht, ach ja, jetzt sind die 5 Jahre rum. Und jetzt bin ich dann im letzten Jahr, ich hab 5 Berufsausbildungen gemacht. Ich musste mir immer irgendwie beweisen, dass ich ja gar nicht doof sein kann. Unfassbar. Und dann habe ich, meine letzte Ausbildung war dann eben Krankenschwester und die habe ich dann verkürzt in 2 Jahren gemacht und habe dann auch als 4. Beste das Examen gemacht. Mhm. Also hatte ich mir eigentlich immer als Ziel gesetzt, wenn ich die Ausbildung fertig habe, kannst du ja nicht doof sein. Mhm. Aber trotzdem sitzt es eben irgendwie drin. Was ist aus deinem Vater geworden? Der ist tot. Also ich habe dann auch den Kontakt abgebrochen. Ja. Weil irgendwann wurde er auch mein Kinder, ich habe 3 Töchter von 3 verschiedenen Männern, ist ja klar. Beim dritten Kind, als ich mit der 3. schwanger wurde, sagte dann die Ältere ja zu dem Vater, dann wirst du uns ja jetzt auch bald verlassen. Und dann ist durch eine Therapie für mich irgendwie klar geworden, dass ich mich immer von den Männern oder die Männer immer so provoziert hat, dass die Beziehung dann eben zu Ende war, aus Angst, dass der Vater eben meiner Tochter auch was antun könnte. Mhm. Unbewusst ist das. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast zu deinem Vater, zu dem Täter, dann bis zu seinem Tod keinen Kontakt mehr gehabt? Genau. Und dann, als er tot war, hat meine Mutter mich dann angerufen. Und dann lag er da tot im Bett. Und er wollte nie gewaschen werden. Ja. Er wollte nie im Pflegefall sein. Ja. Und dann habe ich ihn gewaschen. Du hast ihn gewaschen? Ja, aber nicht im Genitalbereich, aber überall. Und dann, warum hast du das getan? Ich wollte ihn bestrafen. Indem du ihn wäschst? Weil er wollte das ja nicht. Genau. Mhm. Weil er wollte ja nie im Pflegefall sein. Also habe ich ihn im Tod gewaschen. Mhm. Da konnte er sich aber nicht wehren. Warst du erleichtert, als er tot war? Ja. ich war so froh, weil dann konnte ich ja auch irgendwie wieder Kontakt zu meiner Mutter aufnehmen. Mhm. Auch wenn das Verhältnis jetzt nicht so gut ist, aber irgendwie haben die Kinder auch darunter gelitten, dass ich keinen Kontakt mehr hatte. Ja. Gibt es im Nachhinein dennoch Vorwürfe an deine Mutter, dass sie dich nicht beschützt hat? Nein. Das nicht. Meine Mutter war in einer Situation, wo sie sich sowieso sehr unwohl gefühlt hat und sie heute sehr darunter leidet, dass sie überhaupt ihn geheiratet hat, weil mhm. ganz viele haben sie auch gewarnt davor, weil man wusste ja auch nicht, wie alt wird man, wenn man Kinderlähmung hat. Mhm. Das war ja jetzt noch nicht so erforscht. Ja, und ja. Gab es damals für dich, als du denn da raus warst, dass du dann dir auch klar gemacht hast, was dieser Mensch mit dir angestellt hat, man den Moment der Überlegung, ihn anzuzeigen? Ich hatte mit dem, ja, ich habe auch den Weißen Ring angerufen, aber zu dem Zeitpunkt gab es eben noch diese Verjährung. Ach so. Und ich war gerade drüber, also konnte ich ihn nicht anzeigen, sonst hätte ich das schon gemacht. Bist du dann damals auch auf die Beerdigung von ihm gegangen? Der hatte keine Beerdigung, der ist verbrannt worden. Gut, aber dann gibt es ja auch eine Beisetzung der Urne. Nee, mein Vater wollte aus seiner Asche einen Diamanten machen lassen, also ist seine Asche nach Amerika gegangen. Und wer hat diesen Diamanten bekommen? Meine Mutter sollte den immer tragen. Und wo ist dieser Diamant heute? Den trägt sie natürlich nicht, aber sie hätte eine Halskette jetzt von ihm. Und dieser Diamant befindet sich in der Wohnung deiner Mutter? Genau. Das ist ja auch krass. Ja, voll. Nach all dem, was passiert ist, so etwas zu tun, dass sie das überhaupt angenommen hatte und das Ding nicht wegschmeißt. Das war der letzte Wille. Ist ja auch nicht billig sowas, ne? Kostet ja mal eben so 7.000, 8.000 Euro. Keine Ahnung, wie man das macht. Mhm. Er war auf jeden Fall 3 Tage nach seinem Tod, ist er aufgebahrt worden zu Hause. Mhm. Und ich habe ja schon viele Menschen gesehen, die gestorben sind. Also mein Vater sah in den 3 Tagen immer noch so lebendig aus. Mhm. Sonst, wenn ich Nachtdienst hatte im Krankenhaus und da ist jemand gestorben, da war der Tod schon sofort da. Und mhm. mein Vater war noch so voller Leben erfüllt. Naja, vielleicht auf jeden Fall habe ich mir, nachdem ich wusste, das Leben genommen. Und mein Problem ist einfach, alle 5 Jahre in die Situation wiederzukommen, mhm. daran erinnert zu werden. Ich bin jetzt seit letztes Jahr September krankgeschrieben mhm. und bin auch berufsunfähig, weil ich kann auch nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, 25 ja. Jahre. Also das ist ich war ja sowieso gesättigt von dieser ganzen mhm. medizinischen Geschichte. Ich habe jetzt die Rente beantragt. Ja, also das ist ja eine Riesengeschichte, die du mir erzählst. Und dir ist klar, dass ich dir nicht gerecht werden kann innerhalb von 12, 13 Minuten, während wir beide miteinander sprechen können. Nee. Ich habe mir das sehr aufmerksam alles angehört, was du gesagt hast, Marie. Und das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also. Das glaube ich. Aber meine Psychologin hat auch sehr aufmerksam zugehört. Und da besteht nicht so ein Zeitfenster, in dem man reden kann, sondern da ist mehr Zeit zur Verfügung. Mhm. Deswegen möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass du mit Sabine jetzt weiterredest. Ja, gerne. Ich glaube, da muss jetzt wirklich fachkundlicher Rat dran. Ist ja auch noch ein Problem, überhaupt einen Therapeuten zu finden. Ja, genau. Das glaube ich. Aber das genau kannst du mit ihr besprechen. Ja. Ich wünsche dir von meiner Seite aus wirklich von Herzen alles Gute und dass du vielleicht dann doch irgendwann aus diesem furchtbaren Rhythmus, aus diesem 5-Jahres-Rhythmus rauskommst. Ja. Okay. Also, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückrufen und von meiner Seite aus alles Gute, Marie. Ja, danke schön. Sehr gerne. Okay. Tschüss. Jo, ciao. 0800 220 5050. Anna, 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Anna. Hi. Liebe Anna, weswegen rufst du an? Mein Thema ist Ritalin und der Missbrauch als Mittel zur Leistungssteigerung. Das ist ein großes Thema. Ja. Ritalin ist ja ein Medikament, genau. Was man eigentlich einnimmt. Du wirst es noch besser erklären können. Ja. Erklär du mal. Also Ritalin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und wird eingesetzt zur Behandlung von ADHS. Und Narkolepsie, aber eben hauptsächlich für Patienten mit ADHS. Genau. Und dieses Medikament hat aber eben auch die Wirkung bei Gesunden, dass man leistungsfähiger ist, dass man länger durchhält, dass man sich besser konzentrieren kann und so weiter. Daher nehmen das viele Studenten in Stressphasen oder irgendwelche anderen Menschen, die sehr beansprucht sind. Nimmst du das auch? Ja, ich nehme es auch. Du nimmst es auch? Und, warum? Ja, und zwar, ich stecke jetzt gerade mitten in der Abi-Phase, habe heute meine letzte schriftliche Prüfung abgelegt und am besten fange ich von vorne an. Also ich schätze, letztes Jahr auf das Mittel aufmerksam geworden, und zwar im Rahmen einer Dokumentation über Alltagsdrogen. Und da wurde Ritalin eben genannt zur Leistungssteigerung. Und es ist ja bekannt in Studentenkreisen oder halt relativ bekannt. Mhm. Und die Dokumentation hat mir halt... Das hat dich neugierig gemacht, oder? Hat mir halt eher die Vorteile suggeriert als die Nachteile. Ja. Daraufhin habe ich mich lange und intensiv mit dem Medikament oder generell mit dem Wirkstoff Methylphenidat auseinandergesetzt. Welche Nachteile kennst du denn über dieses Medikament? Also es hat schon Nachteile. Also der größte Nachteil ist, glaube ich, dass man noch keine Langzeitfolgen irgendwie abschätzen kann. Mhm. Was eben bedeutet, dass das Ausmaß, was vielleicht noch kommt, gar nicht abschätzbar ist. Mhm. Es hat aber so direkte Nebenwirkungen, die schon krass sein können. Also ich selber merke jetzt eher die harmloseren. Also man wird wahnsinnig schlaflos, weil das Medikament ja auch eben hilft, um Müdigkeit vorzubeugen. Ja. Das bedeutet, man braucht halt irgendwie 3 Stunden, um einzuschlafen, schläft dann nur ein paar Stunden und es kostet halt sehr viel Energie. Mhm. Außerdem, es hemmt den Appetit und generell so die Bedürfnisse, die man so hat. Also man vergisst auch zu trinken und so. Außerdem kriegt man auch Herzrasen oder Herzklopfen davon. Also das ist so das Intensivste, was ich merke. Teilweise sogar auch so Herzrhythmusprobleme. Ja. Das... Also die Palette ist schon beängstigend und die ist schon sehr anzunehmen. So, jetzt bist du da drauf gekommen, wurdest neugierig und hast dir das Zeug besorgt. Wie hast du dir das besorgt? Ein Bekannter, der tickt so mit ein paar Drogen und... ich habe den einfach mal gefragt, weil ich das nicht irgendwie illegal über das Internet irgendwie erwerben wollte, weil das halt auch rechtlich Konsequenzen haben kann. Das heißt, über einen Drogenhändler hast du es gekauft? Ja, aber das ist ein Bekannter, also es ist jetzt nicht wirklich ein Drogenhändler. Du hast es dir nicht verschreiben lassen von einem Arzt? Nein. Das heißt, so ganz genau weißt du gar nicht, was da drin ist, was du da einnimmst. Das ist mir halt schon wichtig, ne? Also andere setzen halt auch auf so gepanschte Sachen, aber ich kriege wirklich direkt das Medikament aus der Apotheke. Woher bist du so sicher, dass das so ist? Weil das verpackt ist. Also ich kriege die komplette Verpackung. Was meinst du, wie viel gepanschte Sachen perfekt verpackt sind, dass selbst der Apotheker lange suchen muss, äußerlich, dass er erkennt, dass das gepanschtes Zeug ist? Nur mal so als Hinweis. Ja, das Risiko besteht immer, sicher. So, das besteht ja generell bei der Einnahme. Das besteht nicht, wenn man ein Medikament aus der Apotheke bekommt. Dann weißt du, das ist das Medikament. Aber du hast dich jetzt sehr schlau gemacht. Du weißt über die Vor- und Nachteile Bescheid. Und die Nachteile sind ja schon gravierend. Wahrscheinlich, wenn man den Beipackzettel liest, wird einem eher noch schummrig. Das alles hat dich nicht davon abgehalten. Warum nicht? Ich war immer so eine gute Schülerin. Keine Frage. Ich bin auch generell sehr interessiert. Aber in der Schule und auch durch das verkürzte Abi und generell in der Gesellschaft, in so öffentlichen Debatten, wird einem halt suggeriert, dass die Leistungsgesellschaft halt Erwartungen an einen stellt. Hm. Aber jetzt entsprichst du genau den Kriterien der Leistungsgesellschaft. Ja, natürlich. Und machst genau den ganzen Driss mit, den man eventuell an die Leute heranträgt oder den man an die Leute heranträgt. Ja, klar. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist ganz normal lernen und versuchen durchzukommen. Was für eine Schülerin warst du so früher? Ich hatte wirklich immer gute Noten, so war es nicht. Aber ich musste halt nie dafür lernen. Ich habe dafür nie viel getan. Okay, ein bisschen mehr lernen, wenn du schon gute Noten gehabt hast und dann noch ein bisschen mehr lernst, ohne das Medikament, wäre es auch gegangen. Ich bin halt sehr antriebslos. Ich schaffe es nicht, mich hinzusetzen, zu lernen, ohne abgelenkt zu sein. Okay, ohne da muss man sich anstrengen. Das ist alles keine Argumentation. Bist du jetzt ganz durchs Abitur? Es steht noch eine mündliche Prüfung an. Und vor der mündlichen Prüfung nimmst du es auch nochmal? In der Vorbereitung ja. Aber zur Einnahme will ich auch nochmal sagen, es ist nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag nehme, kontinuierlich, wochenlang. Mhm. es ist so, wenn ich halt merke, es geht so wirklich in die Endphase, dann gibt es halt vielleicht 3-4 Tage, an denen ich das nehme, aber nicht im okay. Aber, Abstand hintereinander, sondern ich lasse mir dazwischen schon Zeit. Ja, weißt du, die Gefahr besteht nur, wenn man so etwas einmal anfängt, dass du jetzt, nachdem du das jetzt so erlebt hast und daraus gelernt hast, dass du in Zukunft, immer wenn du in Stresssituationen kommst, solltest du studieren oder eine Ausbildung machen oder was auch immer, dass du wieder darauf zurückgreifst. Ja, natürlich. Und das ist die große Sorge, die besteht, wenn man so etwas einnimmt. Im Übrigen, ja, ist es doch für das Selbstwertgefühl auch viel toller, wenn man eine Leistung erbracht hat, ohne irgendwelche chemischen Zusatzhilfsstoffe, sondern rein aus sich heraus. Und wenn man das dann nicht so schafft, wie man das vielleicht schaffen sollte, dann ist das halt so. Ein gewisses Scheitern gehört auch mit zum Leben und daraus muss man lernen. So machst du bist 17 Jahre alt. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass du dich kaputt machst, wenn du auf dieser Schiene weiterläufst. Es ist kein Moralin-Gerede jetzt, wirklich nicht. Es ist einfach eine sachliche Überlegung. Den Fragen habe ich mich auch gestellt. Ja, genau, du nimmst und ja... Ich habe mich den Fragen und den Risiken habe ich mich gestellt und ich habe abgewogen und bin zum Schluss gekommen, dass ich in gewissen Situationen darauf zurückgreifen würde. Siehst du, du bist schon so weit, dass du sagst, in gewissen Situationen. Ja. Du hast jetzt nicht gesagt, ich habe das jetzt einmal genommen und jetzt kommt das Zeug in den Müll und ich will das nie wieder anfassen. Naja, also ich gehe schon davon aus, ich werde nicht aktiv weiter danach suchen. Also nach meinem Abi, also selbst wenn jetzt eine Studienzeit auf mich zukommt oder so, ich würde nicht aktiv nach den Mitteln suchen, um da durchzukommen. Ich nehme es ja auch jetzt nicht regelmäßig, sodass ich sagen würde, mein Lernen basiert wirklich nur auf der Einnahme dieses Mittels. Ich kann mich vage erinnern, nicht mehr im Detail, dass vor einigen Monaten oder vor einem Jahr der Spiegel sogar ein Titelthema dazu hatte. Ja. Und da waren natürlich auch von Wissenschaftlern, von Chemikern, von Ärzten wirklich ernstzunehmende Warnungen ausgesprochen worden, was mit den Leuten passiert, was mit dem eigenen, mit der eigenen Biochemie, mit dem Gehirn passiert, wenn man das dauerhaft oder zu oft einnimmt. Abgesehen von der psychologischen Folge, dass man sich dann irgendwann gar nichts mehr zutraut, ohne das Mittel. Das ist vielleicht noch fataler. Es ist ja wie eine Droge letztendlich. Ja, ist es ja. Also es ist die Droge der Leistungsgesellschaft. Und das ist ein Armutszeugnis, klar. Ja, aber und letztendlich ist es auch ein Armutszeugnis, wenn man das mitmacht. Natürlich. Aber was ist die Alternative? Also ich sehe in der Alternative halt nur die Gefahr, dass man halt grundlegend, also nicht nur so ein bisschen scheitert, sondern einfach, dass einem gewisse Aussichten nicht erschlossen werden. Das glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass also in deinem Fall, wie du dich gerade geschildert hast, hättest du vielleicht einen etwas schlechteren Notendurchschnitt. Aber du hättest dein Abitur geschafft und wahrscheinlich hättest du auch eine relativ ordentliche Note. Dass du dann nicht die Topnote hast, die du vielleicht gerne gehabt hättest, das ist dann halt so. Und damit muss man dann halt leben. Das will ich halt nicht hinnehmen. Das will ich halt nicht hinnehmen. Ja, aber wenn du so denkst, bist du in der Spirale drin. Ja, klar, das beschönige ich auch. Und irgendwann bist du schwer krank und dann stehst du da und denkst, mein Gott, hätte ich das bloß nicht gemacht. Also ich denke, mein Konsum hält sich insofern in Maßen, dass es jetzt nicht direkt so die schwersten Folgewirkungen hat. Klar, Anna, das glaube ich. Wenn du jetzt sagst, ich habe das jetzt in dieser Phase einmal gemacht und jetzt lasse ich die Finger davon, dann mag das so sein. Aber meine Sorge ist, nach deinen Erfahrungen, offensichtlich sind diese Erfahrungen ja gut, die du mit dem Medikament gemacht hast, ist das sehr verlockend, das demnächst wiederzunehmen. Ja. Was war denn für dich das beeindruckendste Positive an diesem Medikament? Einfach das Gefühl zu haben, man schafft was. Also ich setze mich hin, ich lerne und ich gucke halt nicht auf mein Handy. Oder ich gönne mir halt nicht alles, was weiß ich, jede Stunde mal eine Pause. Oder ich ziehe einfach mal durch und ich bin diszipliniert und setze mich hin und mache, was ich zu machen habe. Aber wie schön, wenn du all dieses auch aus eigener Kraft schaffen würdest. Bisher habe ich es nicht aus eigener Kraft geschafft. Ich habe mich bemüht. Okay, dann musst du es trainieren. Dann muss man Disziplin dazu sich antrainieren. Und das schafft man ja auch. Man hat es früher und andere schaffen das ja auch. Also Anna, ich freue mich natürlich, wenn du jetzt ein gutes Abitur hast. Das sei dir wirklich gegönnt. Welche Pläne hast du nach dem Abitur? Ich werde Politikwissenschaften studieren in Wien. Okay. Lass es dir nochmal genau durch den Kopf gehen, welches Risiko du eingehst, wenn das jetzt dein Lebensbegleiter wird. Vielleicht wirst du irgendwann bitter die Rechnung bezahlen müssen. Du kennst, ich muss es ja gar nicht sagen, du kennst die Risiken, du weißt auch, wenn ein was ein Dauerkonsum bedeutet und so weiter. Nimm es einfach nur nochmal für dich so zur Kenntnis. Ich sage es nicht aus moralischen Gründen, sondern aus rein faktischen Gründen, weil ich es einfach für unklug halte. Ja. Liebe Anna, mehr können wir nicht reden, wir beide. Also, ich wünsche dir, dass du dann jetzt endgültig dann auch ein gutes Abi hast und dass du es auch genießen kannst und feiern kannst. Dankeschön. Und so weiter. Danke. Und sei klug im Umgang mit all den Dingen. Alles Bin gut. Ich, danke. Alles Gute. Danke, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr, na sagen wir mal, relativ wohlhabend sein oder vielleicht sogar steinreich, dann seid ihr mein Mann oder meine Frau. Da möchte ich sehr gerne morgen mit euch sprechen. Denn unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Bettelarm und steinreich. Ich möchte gerne auf der einen Seite mit Leuten reden, die relativ arm sind oder sogar sehr arm sind und mit jedem Pfennig, hätten wir früher gesagt, mit jedem Cent rechnen müssen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die genügend Geld haben, dass sie sich um nichts sorgen müssen. Das muss ja gar nicht so wahnsinnig viel sein, aber dass sie so ein gutes Auskommen haben, dass sie auch nicht arbeiten müssen, dass da immer so ein paar Tausend im Monat auf jeden Fall locker aufs Konto gehen. Und natürlich auch gerne mit Leuten, die so richtig Kohle haben, die so richtig Schotter haben, die vielleicht sogar Millionäre sind. Und auch gerne mit Leuten, die so hin und her geswitcht sind, von reich zu bettelarm durch irgendeinen Umstand oder vielleicht durch einen glücklichen Umstand von sehr arm zu reich. Das ist das Thema morgen. Bettelarm und steinreich. Ihr könnt euch gerne per Mail schon anmelden. domian@rde. Gerne morgen auch vor der Sendung anrufen. Übrigens morgen beginnt die Sendung 5 Minuten später, 1.05 Uhr. Oder dann auch während der Sendung. Bettelarm und steinreich. Unser Thema. Ich bin sehr gespannt, wer sich morgen da so alles melden wird. Hier ist Ebro. Ebro ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ebro. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, wie ich dazu gekommen bin, anschaffen zu gehen. Ah, eine Hure. Genau. Ja. Seit wann machst du das? Seit 8 Jahren ungefähr. Und wie bist du seit circa 8 Jahren. Ja, und wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist eine ziemlich krasse Geschichte eigentlich. Also ich war 20 und meine Schwester hat geheiratet. Mhm. Und ja, da habe ich auch noch natürlich bei meinen Eltern gewohnt. Bei uns in der Kultur ist das halt ganz normal, bei den Eltern noch zu wohnen, wenn man unverheiratet ist. Du kommst aus einem türkischen Haushalt? Richtig. Ja. Mhm. Und der Mann meiner Schwester hat mich dann auch des Öfteren angemacht, mit mir geflirtet. Mhm. Und ich bin irgendwie darauf eingegangen, weil ich muss zugeben, ich hatte davor nie wirklich so krasse Erfahrungen jetzt. Ich hatte zwar mal einen Freund gehabt, aber das war eher so kindlich. Mhm. Und der Mann meiner Schwester hat mir schon irgendwie gefallen und daraus ist halt irgendwie auch eine Affäre geworden. Mhm. Am Anfang war das halt auch, wir haben das schon natürlich, mussten wir das natürlich geheim halten und wir wohnen auch nie wirklich erwischt. Wir haben uns schon an ziemlich so ruhigen Plätzen nachts dann getroffen. Ja. Und man hat uns dann wohl gesehen im Auto. Und meine Schwester hat dann durch den Tipp halt von Bekannten uns auch erwischt. Sie sollte eigentlich nicht zu Hause sein zu dem Zeitpunkt. Ist natürlich dann früher zurückgekommen. Ach, wir waren natürlich irgendwie gedankenlos, dass wir uns zu Hause dann bei meiner Schwester. Und dann kam die Schwester, Tür auf, die Schwester kam rein und ihr wart mittendrin im Zugang? Richtig, in flagranti erwischt. Wie hat deine Schwester reagiert? Sie hat auf mich eingeschlagen und auf ihren Mann auch. Und ich wurde daraufhin natürlich rausgeschmissen von zu Hause. Ich hatte nichts. Mhm. Ich war mittellos. Ich hatte meine Ausbildung nicht zu Ende, gar nichts. Ja. Wir halten nochmal fest, du warst 20 Jahre alt damals. Genau. Mhm. Und ich war jetzt auch nicht wirklich selbstständig. Und irgendwie durch halt Männerbekanntschaften, ich habe auch im Frauenhaus gelebt eine Zeit lang und habe versucht, irgendwie dann Fuß zu fassen. Und durch halt irgendwelche ominöse Männerbekanntschaften bin ich dann dazu gekommen, anschaffen zu gehen. Also du bist dann in so einen richtigen Strudel reingeraten, nachdem man dich von zu Hause rausgeschmissen hat. Ja. Und dieser Strudel endete auf dem Straßenstrich. Richtig. Aber hat man denn da nicht eine Hemmung vor, so weit zu gehen als Frau? Es war natürlich am Anfang ziemlich schwer für mich. Es war extrem schwer, muss ich sagen. Aber nachdem ich halt diesen Fehler gemacht habe mit meinem Schwager, habe ich irgendwie gedacht, schlimmer kann es irgendwie nicht werden. Ja. Und irgendwie hatte ich auch irgendwie den Respekt ein bisschen vor mir selber verloren. Ja, wobei, wollen wir mal sagen, ich will dich da nicht freisprechen, du warst auch schon eine erwachsene junge Frau, aber ich glaube, der Mann deiner Schwester ist der Hauptschuldige gewesen, weil er hat dich ja offensichtlich angebaggert. Aber gut, das liegt jetzt alles lange zurück. Dann bist du auf den Straßenstrich gegangen. Genau. Arbeitest du heute immer noch auf dem Straßenstrich? Nein, nicht mehr auf dem Straßenstrich. Mittlerweile habe ich halt meine Privatkunden, zu denen ich auch hingefahren werde. Weil ich auch halt meinen Führerschein nicht habe. Und wer fährt dich dahin? Mein Freund. Ah, das ist dein Freund weiß Bescheid, was du machst. Ja, also ich habe ihn auch, ich habe ihn jetzt nicht auf dem Straßenstrich kennengelernt, sondern ungefähr 2 Jahre später, nachdem ich halt schon da drin war, habe ich ihn in einem Café gesehen und durch einen Kollegen wurden wir einander vorgestellt. Ja. Der Kollege wusste natürlich auch, was ich mache und ich hielt es natürlich dann auch für sinnlos, irgendwie was anderes da zu behaupten. Also habe ich ihm von Anfang an die Wahrheit gesagt, wir haben uns kennengelernt. Und wie hat er denn darauf reagiert, dass du auf den Strich gehst? Ich muss sagen, er hat, also es war schockierend, dass er so normal reagiert hat. Er hätte ich nicht gedacht, da er auch 4 Jahre jünger ist als ich. Er war zu dem Zeitpunkt 17. Profitiert er von dir? Ja, also... Was heißt das konkret? Musst du ihm was abgeben von dem, was du verdienst? Was heißt muss? Es ist so, dass wir eine gemeinsame Kasse sozusagen. Er nimmt sich das, was er braucht und geht er auch arbeiten? Nein, zurzeit nicht. Jetzt mal ganz ganz weit interpretiert, könnte ich sagen, er ist dein Zuhälter? Ja, ich würde sagen, also da ein Zuhälter ist schon irgendwie ein krasser Ausdruck. Also es ist ja so. Aber er lässt dich für euch arbeiten. Ja, ich nenne das eher, also ich habe einen eigenen Begriff dafür, Hobby-Zuhälter, sage ich dann immer gerne dazu. Mhm. Und es ist ja so, es ist ja kein richtiger Zuhälter. Ich meine, er hat ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Könntest du denn von heute auf morgen, wenn du das würdest wollen, könntest du aufhören? Es ist nicht so, dass er mich zwingt. Natürlich, wir profitieren beide davon. Na, wenn du mir sagen würdest, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr, wie würde er reagieren? Ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass er bei mir bleiben würde, aber das ist natürlich auch nur eine Hoffnung. Oder würde er dich gar zwingen, weiterzumachen? Nee, zwingen nicht. Ja. Also ich schätze ihn nicht so ein, dass er mich zwingen würde. Ich kenne ihn jetzt auch schon 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre kenne ich ihn inzwischen. Hat er in diesen 6 Jahren überhaupt mal selbst gearbeitet? Ja, klar. Er war auch selbstständig, als ich ihn kennengelernt habe. Als was? Er hatte einen Kiosk. Ah. Ja, also seine Familie ist ziemlich wohlhabend. Und er hatte das halt, also sein Vater hat ihm dann einfach so einen Kiosk geholt, damit er halt, weil er keine Ausbildung gefunden hat, nach dem Abschluss hat er dann gesagt, komm, mach den Kiosk auf. So, jetzt haben wir viel über die Äußerlichkeiten erfahren. Was ich jetzt noch gar nicht weiß, Ebru, wie fühlst du dich in diesem Job? Ich muss sagen, am Anfang war es natürlich eine krasse Umstellung. Ich war ein behütetes Mädchen. Ich habe zu Hause gelebt. Und nachdem das halt alles so seine eigene Dynamik angenommen hat, irgendwie, muss ich sagen, dass ich habe kein Problem damit, dass ich anschaffen gehe. Ich meine, es gibt viele Leute, die haben ein Problem damit, aber ich habe kein Problem damit und ich mache jetzt auch kein großes Geheimnis daraus. Ja, machst du es gerne? Ich bin ein Mensch, ich habe gerne Sex, muss ich sagen. Ich habe auch gerne Sex mit meinem Freund. Ja. Und natürlich ist, wie jede andere Frau, es gibt mal Tage, wo ich mir denke, ich habe gar keine Lust. Aber wenn dann ein Kunde anruft, dann muss ich da auch hin. Hast du denn auch Lust bei einem Kunden, wirkliche sexuelle Lust? Manchmal, manchmal schon. Also ich kann mir ja auch, größtenteils meine Kunden suche ich mir auch selber aus. Mhm. Ich hatte ja gestern auch eine Kollegin von dir hier in der Sendung und ja, habe nun schon mit sehr vielen Huren hier gesprochen. Also die meisten sagen mir, fast alle sagen mir, dass es gibt zwei Tabus. Das ist das Küssen und ja, das zweite Tabu ist, eine Hure hat keinen Orgasmus bei ihrer Arbeit. Ist das bei dir auch so? Nee, das ist nicht so bei mir, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also manchmal, natürlich, manchmal kommt es natürlich nicht dazu. Mhm. Ich selber bin ja auch natürlich, bevorzuge es, dass mein Kunde natürlich vorher kommt, dann bin ich natürlich schneller fertig mit der Arbeit. Mhm. Im Endeffekt ist es natürlich auch ein Job für mich. Und ja, natürlich ist es am besten, wenn der Job auch einem Vergnügen macht, aber das ist natürlich nicht jedes Mal der Fall. Ja, aber es kann ab und zu passieren, dass du eben auch einen Orgasmus hast. Ja. Auch an dich die Frage, was ich immer Huren frage, wenn ich mit ihnen spreche, ist es ganz, ganz klar und eindeutig, dass du nur mit Gummi dein Geschäft ja anbietest? Ja. Ja, weil das hat natürlich auch was mit der Hygiene zu tun und auch, ich möchte natürlich auch keine Krankheiten, egal wie gut ich meine Kunden kenne oder wie viele Jahre. Gibt es Kunden, die sagen, Moment, ich lege da noch einen Hunderter drauf, ich will ohne Gummi? Nein. Nein? Hätte ich jetzt wirklich gewettet, dass du sagst ja? Nee, weil ich glaube auch, natürlich von der anderen Seite besteht natürlich auch immer so ein bisschen Angst. Mhm. Wegen, ich meine, es könnte immer irgendwas passieren. Ja, die können ja auch nicht immer davon ausgehen, dass ich verhüte. Natürlich, aber manche sind so geil, denen ist das dann egal. Und nach mir die Sintflut, so eine Haltung ja haben ja manche Menschen im Bereich der Sexualität. Früher war das natürlich so. Also da, als ich noch auf dem Straßenstrich war. Genau. Also da haben die das verlangt oder gefordert. Aber es kam ab und zu mal vor, ja. Wie ist es bei dir in Sachen Finanzen? Wie viel verdienst du so ungefähr im Monat? Es ist ziemlich unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt mal gute Tage und dann gibt es auch mal ziemlich gute Tage. Wie viel hast du denn maximal am Tag? Wie viele Männer? Maximal, also es gab mal auch Tage, da habe ich auch 1.000 am Tag gehabt. Also D-Mark, Euro. Genau. Und wie viele Männer sind das dann? Das kommt immer ganz drauf an. Ich biete ja auch nicht jedem dasselbe an oder. Ist schon klar, aber reden wir so über maximal 5 Männer oder 10 oder 3? So 10. 10? Ah ja. Ja. Gut. Wenn du natürlich so fette Tage hast und da 1.000 Euro rauskommen, kann man sich ausrechnen. Das heißt, du bist schon zu einem gewissen Wohlstand in diesen 8 Jahren gekommen. Ja, zu Anfang war das natürlich erstmal nicht so. Am Anfang war das ziemlich unterschiedlich. Also es gab auch mal Tage, da hatte ich nichts davon, von dem, was ich verdient habe. Da mein Freund damals, der war auch ziemlich jung und ich hatte auch zwischendurch auch mal Beziehungspausen mit ihm. Da habe ich auch mal für jemand anderen angeschafft. Mhm. Aber am Anfang hatte ich auch Tage, Wochen, wo ich nichts hatte, wo er mir halt das ganze Geld genommen hat und mit seinen Freunden das auf den Kopf gehauen hat. Der jetzige Freund? Richtig. Das hat er dann auch gemacht. Das hat er früher auch gemacht. Das klingt ja nicht so sehr gut. Ja, das war auch der Grund, warum ich dann halt von ihm sozusagen weggegangen bin. Also. Achso, also doch nicht der, mit dem du jetzt zusammen bist. Doch, das ist derselbe. Du bist ja weggegangen und dann wieder zu ihm gekommen. Oder genau, ich hatte mit einem Freund von ihm, damaligen, mittlerweile sind die auch verfeindet, der hat mich dann gesehen, als ich dann auf dem Straßenstrich war und hat gesagt, komm mit. Und er hat mir ehrlich gesagt, ich war unglücklich zu der Zeit, da ich auch irgendwie dachte, ich werde ausgenutzt und er nimmt mir mein ganzes Geld weg und ich habe nichts davon, es ist keine richtige Beziehung. Ja. Und irgendwie war das so ein Fluchtweg für mich. Okay, aber ihr seid dann wieder zusammengekommen. Ja, nach ein paar Jahren danach. Ja, wie lange willst du es noch machen? Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht wirklich darüber nachgedacht, wie lange ich das noch machen möchte. Solange bis mein Körper das mitmacht oder bis meine Psyche das mitmacht. Ich wollte gerade sagen, sei vorsichtig, dass du frühzeitig einen Absprung schaffst. Ja. Es gibt genügend, du wirst selbst genügend Kolleginnen kennen, die irgendwann wirklich ein Wrack sind und völlig fertig sind, körperlich wie seelisch. Ja, das stimmt. Liebe Ebo, das wünsche ich dir von Herzen, dass du diesen Zeitpunkt findest und dass dir kein Typ da irgendwie zwischenfunkt und dass du dann einen Absprung in ein normaleres Leben findest. Schlussfrage, gibt es noch irgendwie oder doch wieder einen Kontakt zur Familie? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Thema ist ganz vorbei. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns unterhalten haben, Ebo. Danke. Pass auf dich auf. Mach ich. Und wie gesagt, mach es nicht zu lang, damit du keinen Schaden nimmst. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke auch so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.40 Uhr haben wir. Und hier ist Fabian. Fabian ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Fabian. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Fabian. Oh mein Gott, ich bin gerade so übertrieben aufgeregt. Ah, Fabian, das geht ganz schnell vorbei, wenn wir ein paar Worte gesprochen haben. Ich sag's dir. Oh mein Gott. Oh, ich kann so gerade, ich rede mit Domian jetzt. Ja, genau. Oh, oh mein Gott, okay, erstmal schöne Grüße an Christian, danke für deine Geduld. Das ist mein Mitarbeiter. Ja, genau. Okay, Domian. Ich habe heute kein Thema in dem Sinne, sondern ich möchte ein bisschen Smalltalk mit dir machen. Also Aha. jetzt nicht übertrieben lang, ganz kurz. Ich habe dir eine kleine Liste vorbereitet mit ein paar Fragen, weil du bist ja immer der schön zuhört und Fragen stellt. Jetzt möchte ich das, ich möchte mal den Spieß umdrehen und dir ein paar Fragen stellen. Guck, das ist doch lustig. Ja, nur zu. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Eins vorweg, das sind ganz banale Fragen. Also, jetzt bin ich völlig aufgeregt. Gerade was du aufgeregt hast, bin ich aufgeregt. Wer weiß, was du mir jetzt für Fragen stellst. Also sind ja, wir beide jetzt aufgeregt. Ja, gut, ja, gut, okay. Okay, gut, dann fange ich mal an. Ja, Romian, ich würde dich gerne fragen, welche Musik hörst du gerne? Reggae, Alborosi, klassisch Musik, welche Musikrichtung hörst du gerne? Also ich mag sehr gerne die elektronische Musik in allen Facetten. Okay. Also Hip-Hop, Hip-Hop auch ganz gerne. Ja, okay. Aber dieses ist der Unterhaltungsbereich. Okay. Das höre ich zwar sehr oft, aber mein Herz gehört der klassischen Musik. Ah, super. Wen das hörst du denn super gelben? Ich übrigens auch. Ich liebe klassische Musik. Ja, vor allem Beethoven. Ja, Beethoven, Strauss, Bach, Tchaikovsky. Bach, genau. Oh, ja. Sehr schön. Ja. Also Strauss, Richard Strauss meine ich. Mhm. Gibt es ein bestimmtes Lied, wo du denkst dann, oh, genau dieses Lied, das brauche ich. Das ist mein Seelenbalsam quasi. Hast du so ein Lied vielleicht? Ja, überlege ich gerade. Also eigentlich, wenn man spontan das nicht beantworten kann, hat man nicht so ein Lied. Genau. Also spontan wüsste ich jetzt nicht so ein, also so ein Lebenslied meinst du, was man so das ganze Leben mit sich herum. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Man hat viel durchgemacht mit diesem Lied, hat schöne Erinnerungen oder auch schlechte. Nee, kann ich nicht so sagen. Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee. Okay, dann fange ich mal, dann mache ich die nächste Frage. Ja, gerne. Direkt, genau. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja, genau, das würde ich auch mal gerne wissen. Es ist auch lustig. Ich habe kein klassisches Lieblingsessen. Nee. Ich kann nur sagen, dass ich Sushi hasse. Oh, Sushi, ekelhaft. Ja, da könnte ich laufen gehen. Ich mag sehr gern die italienische und französische Küche, aber auch durchaus so ordentliche deutsche Hausmannskost. Habe aber nicht so ein Klassiker. Tendiere eher zum Vegetariertum mittlerweile, aber nicht aus ideologischen Gründen. Ich esse auch gerne Fleisch ab und zu, sondern ich esse nicht gerne Fleisch, weil ich immer diese Massentierhaltung sehe und mir das total leid tut, was man den Tieren da antut. Ja, das finde ich auch katastrophal. Ich mache jetzt mein Abi und wir haben da jetzt so ein Projekt und wir sind gegen Massentierhaltung. Wir machen da was, wir wollen da was in die Wege leiten. Klar, wir sind nur ein paar Schüler, aber je mehr Leute dagegen trommeln, desto besser. Richtig, genau. Mhm. Genau. Ja, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Genau, und jetzt eine Frage, die du selber einmal gestellt hast, und zwar einen gewissen Prominenten, und zwar Stefan Raab, vielleicht weißt du ja noch. Zwar glaubst du an Gott, Domian? Im klassischen Sinne glaube ich nicht an Gott. Nein. Okay. Das ist aber auch eine komplizierte Frage. Genau, sehr philosophisch. Okay. Weil, wen meinst du mit Gott? Meinst du den christlichen Gott, den islamischen Gott? Ja, genau, Gott? Also den in dem Sinne, der Gott, mit dem man dann quasi aufgewachsen ist. Also man kriegt von Anfang an alles eingetrichtert. Ich glaube, dass Gott, so er existiert, nicht Mitglied einer Kirche oder einer Konfession ist. Genau. Das muss dann schon mehr sein und übergreifender sein. Richtig. Etwas Großes, etwas Unerklärliches. Genau. Ja, genau. So denke ich auch. Genau. Außerdem setzt das ja auch immer voraus, dass es einen Gott gibt. So sind wir alle irgendwie konditioniert. Aber vielleicht gibt es ja sogar mehrere. Man weiß es ja nicht. Das weiß man nicht, ja. Genau. Gut. Über welches Kompliment hast du dich am meisten in deinem Leben gefreut? Also ich kann dir jetzt gar nicht eine genaue Formulierung sagen. Aber was mich, und das hat sehr viel mit meiner Arbeit hier in dieser Sendung zu tun, was mich oder uns, auch meine Mitarbeiter, was uns... Ja, großes Lob nochmal. Ja, was uns sehr freut, ist, wenn wir Briefe oder Mails bekommen, wenn die Leute schreiben, dass durch ein Gespräch in der Sendung, dann anschließend ein Gespräch mit dem Psychologen, ganz große Dinge bei den Menschen passiert sind und sich das Leben radikal geändert hat. Und wenn die Leute sich dann bedanken und ein Kompliment machen, das ist für mich ganz groß. Das freut mich total. Das ist sehr schön. Okay. Gut, dann nächste Frage. Was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Das sind ganz persönliche Sachen, die möchte ich nicht in der Öffentlichkeit Kein Problem. Besprechen. Es gibt schon einige Sachen, die mir im Nachhinein sehr leid tun, wie ich mich Menschen gegenüber verhalten habe. Ja. Ich kann das aus der Situation heraus erklären, aber im Nachhinein tut mir das sehr, sehr sehr, sehr leid. Aber okay. Die Details möchte ich jetzt hier gerne nicht. Ja, kein erzählen. Problem. Ist ja kein Thema. Okay, diese Frage hat sich eigentlich erledigt, weil du an Gott in dem Sinn nicht glaubst, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, und zwar betest du? Auch nicht im klassischen Sinne. Genau. Nein. Ja, genau, habe ich schon gedacht. Okay. Okay, gut, dann direkt weiter. Genau, wie sieht eigentlich ein Alltag von dir aus? Das würde ich auch mal. Also du bist ja abends, ne? Hier im Studio jetzt gerade. Nachtmensch. Ja. Völliger Nachtmensch. Genau. Nee, ich weiß, wie sieht das denn bei dir aus? Wann stehst du auf? Wie machst du das? Kann ich ganz kurz sagen? Also ja, jetzt bin ich ja hier, wie ihr alle seht und hört. Ja. Dann haben wir in der Regel so eine Nachbesprechung, die also maximal bis 3 Uhr geht in der Nacht. Okay. Dann wird die ganze Sendung durchgesprochen, dann gehe ich nach Hause. Dann bin ich aufgedreht, trotz aller Routine ist da noch viel Adrenalin im Blut und dann dauert das bis 5, 5:30, ehe ich schlafen kann. Und dann versuche ich mit Schlafproblemen bis zum frühen Nachmittag zu pennen. Dann sind so 2, 3 Stunden Freizeit und so ab 6 beginnt die Arbeit, weil viele Dinge um die Sendung herum zu tun sind und administrative Sachen vorbereiten und so weiter. Okay. Also der Tag und die Woche ist ganz eng getackert und es gibt in der Woche kaum Privatleben. Okay. Das passiert dann an den Wochenenden oder dann in der auch langen Sommerpause. Okay, also relativ stressig, kann man so sagen? Ja, manchmal schon, aber es ist halt, es bleiben wenig Freiräume, sagen wir es so. Okay. Alles Mensch, klar. Das ist ja richtig Talkshow hier. Ja, jetzt einfach mal das Spiel so umdrehen. Ja, ne? Klar. Ja, Domian, jetzt eine Frage, die vielleicht für viel Verruf sorgen wird, vielleicht, ich weiß es nicht. Und zwar, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du bisexuell bist? Ja, so mit Mitte 20 ungefähr. Okay. Entschuldigung. Ja, das war ganz einfach zu erklären. Ich hatte damals einen sehr guten Freund. Ja. Und war mit einem Mädel zusammen. Mhm. Und es gab irgendwann den für mich damals revolutionären Gedanken, der mein ganzes Weltbild erschütterte, dass ich mir so sagte, Mensch, eigentlich magst du ihn oder liebst du ihn genauso wie sie. Okay. Aha. Und das brach die Dämme dann allmählich auf. Was bedeutet das, einen Mann auch so zu mögen wie eine Frau? Will man dann auch was Körperliches? So weit war ich dann noch gar nicht, dass ich da irgendwas Sexuelles dachte oder so. Aber so fing es halt an. Also es ging... das Erwachen der Bisexualität lief über das Herz, nicht über den Schwanz. so war es wirklich. Die Sexualität hat da gar keine große Rolle gespielt. Ja, so ist doch wichtig, finde ich. Genau. Ja. Jetzt die letzte Frage. Und, das ist jetzt die letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Und zwar, du bist ja jetzt, bitte nicht falsch verstehen, lieber Domian, aber du bist ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Ja. Aber du bist über 50, ist ja kein Alter, wie du so schön sagst immer. warum bist du eigentlich nicht verheiratet, Domian? Du könntest ja schon Opa sein. Also bitte nicht falsch verstehen. Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Ach nee, mit dem Heiraten hatte ich sowieso nie so. Das war nie so mein Ding. Okay. Und er möchte frei leben und nicht im Käfig gefangen sein quasi. Nein, also die Frage ist ja, warum bist du nicht in einer festen Beziehung? Das bin ich nicht. Genau. Und warum bist du nicht verheiratet? Verheiratet bin ich nicht, weil mit der klassischen Institution der Ehe habe ich es nie so gehabt. Das war nie so mein Ding. Ja. Naja, warum nicht in einer festen Beziehung? Weil es sich eben im Moment nicht so ergibt. Ganz einfach geantwortet. Okay, alles klar. Ja, Domian, danke für deine Geduld. Fabian, Mensch, was willst du? Darf ich dich kurz fragen, was du vom Beruf irgendwann machen willst? Ganz ehrlich, ja. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht solltest du Journalist werden und Moderator und Talker. Ja, ja, das habe ich schon öfter mal gehört, aber ja, das Problem, ich bin viel zu nervös für sowas, wie man vielleicht unschwer hören kann. Du hast das sehr charmant gemacht. Dankeschön. Sehr nett. Danke, du hast das auch super gemacht. Gut, Domian, danke. Fabian. Wünsche ich dir alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Und nochmal viele Grüße an dein Team, super Team, das zweite Mal angerufen und direkt durchgekommen. Also Dankeschön, richtig gerne aus. Super, alles klar. Und danke für deine viele Mühe und für das nette Gespräch, was wir geführt haben. Ich danke dir, Domian. Dankeschön. Tschüss, ciao. Alles klar, tschüss, schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, das war aber ein netter Kerl, der Fabian. So, Talk-Runde ist jetzt ist Schluss mit Talk. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema Wunschthema. Ihr wisst ja, dass wir vier Themen zur Auswahl stellen, welches Thema wir nächste Woche machen sollen. Und wir haben euch angeboten, jung und vom Schicksal getroffen, Thema 1, Thema 2, Ekel, Thema 3, so wie ich lebt keiner und Thema 4, weibliche Sexualstraftäter. Ihr könnt darüber abstimmen, welches Thema wir nächste Woche Mittwoch hier machen werden. Ihr könnt abstimmen unter www.domian.de. Ihr habt noch 2 Tage Zeit zum Abstimmen. Und das Thema ist dann das Thema für nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Nächste Woche, nicht diese Woche. Also, wenn ihr auch noch abstimmen wollt und euch daran beteiligen wollt, dann bitte anklicken www.domian.de und soweit ich weiß, geht das heute Nacht auch. Gestern Nacht hatten wir eine kleine Störung im Netz. www.domian.de. So, Selina, 17, guten Morgen. Hallo. Hallo Selina, um was geht's bei dir? Ja, hi. Ich rufe an als Antwort quasi auf die Anruferin von eben, die mit dir über das Thema Ritalin gesprochen hat. Ja. Genau. Und sie hat das ja sie praktiziert das ja so, dass sie das nimmt, um ihre Leistung zu steigern. Genau. Und ich nehme dieses Medikament auch, aber nicht, weil ich das will oder um irgendwie, klar, um mir zu helfen, aber nicht, um irgendwie jemand anderem einen Vorsprung gegenüber zu haben, sondern weil ich das nehmen muss, weil ich die Krankheit ADHS habe. Ah ja. Und das ist das einzige Medikament, was, also nicht das einzige, aber womit man das halt irgendwie in den Griff kriegen kann, die Symptome. Ja. Ja. Ja? Wie wirkt dieses Medikament bei dir? Genauso wie bei ihr. Also ich habe auch, also abgesehen davon, dass es halt auch die Leistung steigert, habe ich auch die ganzen Beschwerden von Einschlafstörungen mit den Essbeschwerden. Also dass ich halt selten Appetit habe oder wenn ich dann Appetit habe, richtigen Heißhunger, dass ich Herzrhythmusstörungen, also Bluthochdruck und schnelles Herzrasen habe. Das habe ich gerade auch. Und ja, halt diese ganzen Beschwerden, wo ich eigentlich froh wäre, wenn ich sie nicht haben müsste, weil ich dieses Medikament nicht nehmen müsste. Ja. Wie lange nimmst du das Medikament eigentlich schon? Bei mir wurde das festgestellt in der 3. Klasse, zum Glück. Ja. Und also jetzt seit 9 Jahren dann, 8 Jahren, seit ich 9 bin. Und ja. Also ich höre daraus, wie du das jetzt beschreibst, dass du das sehr kritisch siehst, was Anna vorhin gesagt hat. Ja. Um nicht zu sagen, dass du sogar ein bisschen empört bist darüber. Ja. Weil es ist ein Medikament, wenn man krank ist, ist es gut, das zu nehmen. Es hat seine Wirkung. Aber man soll es eben nicht nehmen zum Spaß und zur Leistungssteigerung. Ja, genau. Ich kenne das, was sie beschrieben hat, auch. Also ich wurde sogar schon von Bekannten gefragt, hey, kannst du mir nicht irgendwie was abzwacken, die das halt wissen, ne, von meiner Krankheit. Und da habe ich jedes Mal Nein gesagt, weil ich ja auch weiß, wie schwer das überhaupt zu beschaffen ist, selbst für die Ärzte. Meine Mutter musste damals, als es bei mir diagnostiziert wurde, eine Art Führerschein machen, um das überhaupt an ihr Kind aushändigen zu dürfen, weil das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ja. Und da wurden so viele Tests mit Psychologen gemacht, mit Verhaltenseinstufungen und ich musste einen Intelligenztest machen und alle möglichen Untersuchungen, ob ich nicht vielleicht nur schlecht höre, weil ich mich nicht konzentrieren kann oder sowas. Und das ist so eine Prozedur gewesen und das ist ja nicht ohne, die machen das ja nicht zum Spaß, weil das so leicht zu handhaben ist, sondern weil das wahnsinnig schwer ist und weil man das mit Verantwortung benutzen muss. Jetzt nimmst du das schon so viele Jahre. Ja. Hast du den Eindruck, dass diese, dass die auch von dir und auch von anderen vorhin beschriebenen Nebenwirkungen, dass die stärker werden? Nee, ich hatte höchstens mal das, also ich hatte schon mehrere verschiedene Medikamente, nicht nur Ritalin, auch andere. Es kommt dann immer darauf an, wie schwer man ist und welche Dosierung man dann in dem Moment braucht. Und dann wird halt ein Medikament gesucht, was dazu passt, oft dann halt Ritalin, was ich jetzt auch gerade wieder nehme. Und da haben dann halt verschiedene Medikamente verschiedene Nebenwirkungen. Also manche, da ist dann zum Beispiel das mit dem Schlafen nicht so schlimm, bei anderen hat man gar keinen Appetit und nimmt richtig ab. Und das habe ich halt immer gemerkt, wie dann das eine Medikament mir besser getan hat, aber ich konnte es mir halt nicht aussuchen, welches ich kriege. Okay. Also ich bin sehr froh, dass du anrufst, Selina, weil ich habe gerade von meiner Regie gehört, dass es viele Mails und Meinungsäußerungen gibt von Zuschauern und Zuhörern, die auch sehr empört sind darüber, dass man das überhaupt, dass man das zur Leistungssteigerung nimmt. Und das ist natürlich eine richtige Einschätzung, finde ich. Ja, von ihrer Seite aus kann ich das sogar irgendwie fast verstehen, weil ich mache auch gerade Abitur. Ich habe jetzt nächste Woche nur noch die mündliche Prüfung und das war schon echt schwer für mich, das alles zu organisieren, weil ich darf am Tag nur 2 Tabletten nehmen. Also dann habe ich ungefähr so eine Spanne von 3-4 Stunden zum Lernen, wo ich mich wirklich nur da konzentrieren kann. Und das muss man halt den ganzen Tag so planen, dass man dann auch in der Zeit nicht irgendwie durch ein Essen oder sowas gestört wird, dass man dann auch die 3 Stunden nutzen kann. Und ich wäre so froh, wenn ich einfach lernen könnte wie jeder andere Mensch und das nicht bräuchte und mein Abitur ganz normal machen könnte. Aber ich bin darauf angewiesen und das heißt, wenn ich dann höre, dass andere das so missbrauchen. Das heißt, du, also es kann ja durchaus sein, dass du jetzt auch eine Leistungssteigerung zu verzeichnen hast in deinem Leben durch dieses... Aber damit komme ich gerade auf das Niveau, was andere haben quasi, von der Aufmerksamkeit und sowas. Okay, also, aber du wärst bereit, darauf zu verzichten, wenn du auf das Medikament verzichten könntest. Ja, wenn ich die Krankheit nicht hätte, wäre ich super froh, dann bräuchte ich nichts mehr. Also ich hatte da schon so viele, nicht Probleme im Leben, aber irgendwelche Begleiterscheinungen, dass ich zu Psychologen musste und die ganzen Beschwerden und dann wurde hier das vermutet, warum das kommt und ach, vielleicht versuchen sie es doch nochmal mit einer Verhaltenstherapie und das wollte ich alles nicht, weil ich gemerkt habe, dass mir das hilft, aber ich wäre froh, wenn ich nicht hätte nehmen müssen. Du bist so 17 Jahre, wie gesagt. Ja. Wie sieht die Perspektive aus? Wie lange wirst du dieses Medikament nehmen müssen? Nur eine Sache, das wird nämlich nur noch bis zum 18. Lebensjahr von den Krankenkassen bezahlt. Ach so. Und danach wird es dann schon schwierig. Und wenn ich mir jetzt schon vorstelle, ich muss dann studieren, weil ich mache gerade die Abitur, ne? Ich muss dann studieren, ich bin gerade mal 17, dann bin ich ja eh schon jung. Mhm. Und dann habe ich noch das Problem und müsste das dann selber bezahlen. Das ist wahnsinnig teuer, das Medikament. Ich weiß gar nicht, wie sie sich das irgendwie leisten konnte. Einfach so, mal eben nebenbei. Naja, sie macht das ja über einen Händler, einen Drogenhändler. Vielleicht kriegt sie es da billiger. Ja, aber selbst dann muss der das ja auch irgendwie... Ja, klar. Ist ja trotzdem, es bleibt ja... Okay, es wird sehr teuer, aber das bedeutet, dass du es, willst du es weiternehmen oder wie ist die Perspektive? Naja, also mit zunehmender Reife ist es natürlich klar, dass man sich vielleicht besser konzentrieren kann, einfach weil man sich mehr Mühe gibt und weil man sich einfach nicht mehr so leicht ablenken lässt, aber dass ich zum Beispiel keine Seite in einem Buch lesen kann und am Ende der Seite noch weiß, was am Anfang stand, zeigt ja, dass es einfach nicht geht. Bei manchen wächst sich das aus, aber das ist so gering, die Quote, dann hätte das bei mir auch schon angefangen und ich sehe einfach keine Besserung und deswegen werde ich weiterhin auf das Medikament angewiesen sein. Ich verstehe. Also Selina, wie gesagt, das war eine wichtige Stimme, eine wichtige, sehr sachliche und sehr gute Gegenstimme und korrigierende Stimme. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir, dass du aus diesem Medikament rauskommst und dass es wirklich irgendwann auswächst und du ein normales, medikamentenfreies Leben führen kannst. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Bettelarm und Steinreich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wenig Geld haben, die wirklich auf alles gucken müssen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die schon Kohle haben. Vielleicht nicht wahnsinnig viel Kohle oder vielleicht doch auch sogar sehr viel Kohle. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Anruferin, die war 16 Jahre alt oder so, oder 17, ich weiß nicht mehr genau. Beispiel erzählte mir, dass sie kurz vorher eine Erbschaft von ihrer Oma über 16 Millionen Euro, das war eine Fabrikantenfamilie, bekommen hat. Ja, über sowas können wir vielleicht dann morgen auch reden. Ihr könnt euch anmelden zum Thema Bettelarm und Steinreich morgen in unserer Sendung. Wir beginnen um 1.05 Uhr. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder ihr könnt vor der Sendung anrufen. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet und auch während der Sendung. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.